Rudi Müller, der erste Hörer aus Wiesbaden, zu unserer heutigen Debatte, deren Frage lautet: Haben Sie Verständnis für den Bildungsstreik? Sie können uns anrufen unter der Telefonnummer 00800 22 54 22 54, und das hat auch Hans-Peter Köppe getan. Ich grüße Sie. Guten Tag. Was halten Sie davon, von diesen Streiks der Schüler und Studenten? Ich habe kein Verständnis für den Streik von Schülern und Studenten. Warum? Es handelt sich um junge Leute, die erst etwas werden wollen, die es aber den Erwachsenen nachtun. Streiken, um mehr zu bekommen, haben, um mehr Vorteile zu haben, mehr Geld. Das sind demokratische Auswüchse, die nicht toleriert werden sollten. Das sind demokratische Rechte, würde ich erst mal sagen, Herr Köppe, denn es geht ja darum, eine bessere Bildung zu bekommen, zum Beispiel keine Studiengebühren zahlen zu müssen und die Möglichkeit zu schaffen, dass auch Kinder aus den sogenannten bildungsfernen Haushalten die Möglichkeit haben zu studieren. Das ist ja sehr schwer. Das klingt alles nach SPD-Ideologie. Für mich wurden Studiengebühren nicht, aber Schulgeld noch bezahlt. Das war eine städtische Handelsschule. Gut, dann während des Fachhochschulstudiums, da habe ich Stipendium bekommen. Sehen Sie? Aber dennoch, ich bin dagegen. Ich bin vielmehr der Ansicht, dass die jungen Leute es, wie gesagt, nur den Erwachsenen nachtun. Wo soll denn das hinführen? Immer mehr haben. Das ist doch wieder die Lohnpreisspirale. Dankeschön, Herr Köppe. Der nächste Hörer ist Thomas Knur-Hosbach aus Fulda. Ich grüße Sie. Ja, guten Tag. Was, sind Sie derselben Ansicht wie der Hörer, der eben uns angerufen hat und der den Streif ja doch ziemlich verteufelt hat? Also ich bin diametral der anderen Meinung. Und zwar, ich finde das sehr gut, dass Sie sich äußern. Und es ist eigentlich auch beschämend, dass sich Schüler und Studenten selber äußern müssen, wo so viel über Bildungspolitik geredet wird. Und dass sie selber keine Chance haben, auf dem Arbeitsmarkt bzw. unterzukommen. Also großes Verständnis für den Streik bei Ihnen. Großes Verständnis und zwar eben auch, was der Hörer davor sagte, mit Stipendium und so weiter. Ich bin durchaus der Meinung, dass es die guten Jahre, wo die Leute eben auch ihre Studiengebühren von der Allgemeinheit bezahlt bekommen haben und sie sind dann in guten Berufen gelandet, dass die dann vielleicht auf die Retourkutsche vielleicht mal dann ihren Obolus zahlen, also die Studiengebühren bezahlen, die junge Generation. Das wäre ein Generationsvertrag im Rahmen der Bildung. Ja, und die Leutchen, die jetzt erst anfangen zu studieren, wo sollen die denn das Geld hernehmen? Ich danke Ihnen schön. Ja, bitte. Danke für Ihren Anruf. Der nächste Hörer ist Cornelius Hüdepohl aus Tecklenburg. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Welcher Ansicht sind Sie bei unserer Frage? Haben Sie Verständnis für den Streik der Schüler und Studenten? Ich habe großes Verständnis für diese Aktion und ich finde es richtig, dass die jungen Leute, die ja immerhin schon junge Leute sind, ihre Interessen selber vertreten und das in die eigene Hand nehmen. Ich würde mir allerdings wünschen, dass insgesamt der Protest deutlicher sich akzentuieren würde gegen das dreigliedrige Schulsystem. Denn ich denke, dass dadurch viele Weichen zu früh gestellt werden, die junge Leute schon zu früh auf bestimmte Bildungszweige festlegen. Das ist ein Thema, auch bei den Streikenden habe ich heute gelesen in den Nachrichten, aber nur eines unter vielen. Es geht in viele Richtungen. Ja. Also das ist mein Schwerpunkt, weil ich immer noch sehr empört bin über die Ergebnisse der PISA-Studie, dass Akademikerkinder deutlich bessere Chancen haben, aufs Gymnasium zu kommen beispielsweise. Wir hier im Tecklenburger Land sind dabei, eine freie Schule zu gründen, die eine Gesamtschule sein soll von der 1. bis zur 10. Klasse und die genau diesen Effekt ausschließen soll. Uns geht es zu langsam im öffentlichen Schulsystem, die Veränderungen in diese Richtung, und wir werden jetzt selber aktiv. Dankeschön, Herr Hüdepohl. Die nächste Hörerin ist Barbara Kanzia aus Berlin. Sie hat uns erreicht. Einen schönen guten Tag. Was ist Ihre Ansicht? Ja, guten Tag. Wenn ich mir das so anhöre, was alles gesagt wird, dann frage ich mich wirklich, wozu haben wir jahrzehntelang Juristen, Pädagogen, Politologen und so weiter ausgebildet? Das sind die Leute, die wir hören sollten, die das sich dafür interessieren, die es ändern sollten, ja? Nicht die Studenten. Und ich sage das. Aber die tun doch nichts weiter, als ihre Interessen durchzusetzen, ja, auf demokratische Weise. Die Zeit, die sie zum Streiken brauchen, die geht ihnen am Studium verloren. Sie streiken gegen sich selber. Und ich muss Ihnen eins sagen, es wird mir heute viel zu viel gestreikt. Demnächst wird der Säugling in der Wiege anfangen zu streiken und wird benannt werden, dass er schreit, weil ihm was nicht recht ist. Diese Leute, die heute da als Schüler, ich habe mir das angesehen, ich war in Potsdam, ich habe mir die Berliner Universitäten angesehen am Sonntag, bin da einfach mal vorbeigefahren. Sieh, das ist doch alles nicht ernst zu nehmen. Da wird ein Thema aufgegriffen, das passt gerade, wir haben Sommer, es ist wunderbar, also streiken wir doch mal ein paar Tage. Dankeschön. Das ist nicht gut. Dankeschön, Frau Kanzia. Wir haben hier noch ganz viele Hörer in der Leitung, die ihre Meinung sagen wollen. Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Peter Arnold ist der nächste Hörer, der uns erreicht hat. Ich grüße Sie. Ah, guten Tag. Das ist wieder ein Funktelefon. Ja, wenn man mich versteht, ich finde es sehr gut, dass der Bildungsstreik ist, ich habe selber studiert vor 20 Jahren und weiß, was es bedeutet, breit, auch inhaltlich breit zu studieren. Und in den letzten Jahren ist so quasi eine Art Schmalspurbildung rausgekommen, speziell mit diesen Bachelor-Studiengängen. Und gerade die jetzige Krise zeigt ja, die Wirklichkeit ist sehr viel komplexer. Das heißt, die Leute müssen quasi eine Selbstverständigung über Wirklichkeit überhaupt erstmal erfahren. Und so verstehe ich dieses Anliegen der Studenten auch. Es geht nicht darum, als Student ist es natürlich lächerlich, wie ein Proletarier zu streiken und dann den Unternehmer zu zwingen. Letztlich ist es ein Aufruf an die Gesellschaft, kümmert euch bitte schön um eure Einrichtungen, sprich Universitäten oder eben auch Gymnasien und Abitureinrichtungen. Dankeschön, Herr Arnold, für Ihren Anruf. Der nächste Hörer ist Helmut Sattler. Ich grüße Sie. Ja, recht schönen guten Tag. Guten Tag. Was denken Sie, was ist Ihre Meinung zu den Streiks der Schüler und Studenten? Also ich bin der Meinung, dass diese Streiks durchaus berechtigt sind. Ich habe selber einen Sohn im vierten Semester im Bachelor in Erlangen studierend. Und ich sehe bei ihm, dass es ein Wahnsinnsstress ist und dass er, also eigentlich, dass das Studium so ein bisschen an ihm vorbeigeht. So wie die Studenten sagen, es ist wirklich so, sie lernen und lernen und lernen einen bestimmten Abschnitt für eine Prüfung, die ja im Wochenrhythmus fast stattfindet, um es dann schleunigst wieder zu vergessen, um sich für den nächsten Abschnitt fit zu machen. Und es geht richtig auch an die körperliche Substanz und das kann es nicht sein. Das heißt, Sie wenden sich auch dagegen, dass das Bachelor-Master-Studium, das jetzt so läuft, verschult ist und nicht breit genug, so wie der Hörer, der das eben auch so beschrieben hat. Ganz genau so. Richtig. Also großes Verständnis für den Streik aus eigener Erfahrung, weil der Sohn mittendrin ist in so einem Bachelor-Studiengang. Richtig. Dankeschön, Herr Sattler. Es sind noch ganz viele Hörer hier in der Leitung, die ihre Meinung äußern wollen. Danke an Sie alle. Es gibt morgen wieder eine Debatte. Bitte beteiligen Sie sich daran und rufen Sie uns an. Doch jetzt mal, um 16 Uhr gibt es erst die Nachrichten. Danach wollen wir hören, wo die genauen Gründe für den Streik liegen, der heute begonnen hat. Wir bleiben also bei dem Thema. In etwa 70 Städten wollen ja Schüler und Studenten protestieren gegen Leistungsdruck und Bildungsmisere. Wir haben uns mit Julia Dück verabredet. Sie kommt hier ins Studio. Sie ist Studentin an der Humboldt-Universität und Mitglied des Bündnisses Bildungsstreik 2009.